herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 51, 2013. Es nähert sich dem Ende. Nur noch eine Sendung gibt's in diesem Jahr. Und da werde ich euch dann auch quälen mit dem Jahresrückblick mal wieder. Ja, muss ja irgendwann sein. Ne? Obwohl so ganz interessant war dieses Jahr gar nicht. Ja. Sogar so interessant, dass ich euch dann gleich anschließend noch, sogar heute schon in der Sendung, ja, noch was darüber sag, in der Spiele. Beispielsweise. Aber ich fange erstmal an mit etwas, was mich schon die ganze Zeit etwas fuchst. Und jetzt hat sich hier Tim Prey mal geäußert zu dem Thema, und zwar 4K. Ja? Dieses 4K, wie so schön heißt in der Werbung, Bildauflösungs- Na, System, ja, momentan wohl propagiert, hauptsächlich von Sony. Und das soll ja der Nachfolger von HDTV werden. Ja, HDTV, am Anfang war ich da auch sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen. Bis heute gibt es sehr viele Leute, die noch nicht mal 720p von normalen SD-Bild unterscheiden können. Das hängt an verschiedenen Faktoren, beispielsweise an der Größe vom TV-Gerät. Ja, also ohne eine vernünftige Größe, und vernünftig ist eben relativ, braucht man das eben überhaupt gar nicht, ja, erstmal in Augenschein zu nehmen, weil es eben da physikalische Grenzen gibt, was das Auge überhaupt wahrnehmen kann. Diese Grenze nennt man übrigens auch, beziehungsweise wird gerne in Verbindung gebracht mit diesem Retina-Display, das ja auch von Apple hier angeboten wird. Und diese Retina oder Retina, je nachdem, wie man das betonen will, kann eben nur eine bestimmte Auflösung verarbeiten, ja, und die kann man auch errechnen, da gibt's eine Formel drauf. Ich habe hier den Artikel mal verlinkt von Tim Bray, da kann man die Formel sehr schön sehen, und die hängt eben davon ab, von der Größe des TV-Geräts und der Entfernung, die man hat, ja, das heißt, wenn man ein kleines TV-Gerät hat, dann ist selbst dann SD von HD kaum noch zu unterscheiden, selbst wenn man relativ nah ist. Wenn man eben weiter weg ist, ja, dann kann auch das Gerät ruhig mal größer sein, ohne dass man einen Unterschied sehen kann. Das Problem ist eben, dass das Auge nur eine gewisse Auflösung hat oder zumindest mal bei uns eben oder mit unserem Gehirn verarbeitet werden kann. Und das variiert übrigens auch von Mensch zu Mensch. Manchmal sind die Vorgaben, die hier gemacht werden, für Leute, die eben sehr, sehr gut sehen. Und so ist auch diese Formel ausgelegt für Leute, die sehr, sehr, sehr gut sehen, also 100% Sehstärke haben. Ja. Und das variiert dann auch nochmal nicht nur von dieser Entfernung, Größe des Bildschirms, sondern auch von den der Schärfe beispielsweise, die eben ein Mensch sehen kann. Und die ist eben auch unterschiedlich bei vielen Menschen. Ja. Sonst auch nur 10% von dem 100%, also 90% Sehschärfe, ja, und man kann den ganzen Retina-Kram vergessen. Ja, das ist das nicht das Problem. Es ist nicht, dass man dann hier halb blind durch die Gegend läuft, sondern das ist dann einfach, kann man es einfach so nicht mehr unterscheiden. Ja, das sollte eigentlich einleuchtend sein. 4K-Auflösung, so, da wird eben propagiert, dass es viermal mehr Pixel gibt als 1080p HD-Auflösung. Ja. Viermal mehr Pixel. So, wie kann man die denn jetzt überhaupt ausnutzen? Ja. Also da muss das Bild wirklich schon riesig groß sein, ja, Und man muss ziemlich nah dran sein, ja, um diese Auflösung überhaupt ausnutzen zu können. Gibt sogar Experten, die sagen, die Auflösung kann man eigentlich so nicht ausnutzen, wenn man in einem vernünftigen Abstand sitzt. Ja, wenn man natürlich so nah dran geht, dass man so einen Puschel anbrennt, okay, ja, vielleicht kann man auch noch eine Lupe davor halten und dann kann man die einzelnen Pixel sehen. Der sagt, ah, da ich sehe einen Pixel. Ah, oh, nee, nee, nee, das ist nicht akzeptabel. Ja, aber ich glaube eben, dass es nur wenige Menschen gibt, die das überhaupt interessiert. Ja, bis zum heutigen Tag gibt es sehr, sehr, sehr, sehr viele Menschen, die überhaupt keinen Wert auf HD legen. Ja, das sieht man auch an den mauen Abozahlen von HD-Diensten. Damit meine ich jetzt nicht diese Abzocke mit diesem HD Plus, sondern da meine ich zum Beispiel die HD-Angebote bei den Kabelnetzbetreibern. Ja. Wie die sich anstrengen, dass doch ein paar Leute mehr diese HD-Sender nutzen. Ja. Auch ich habe ein HD-TV. Klar, gibt ja nichts mehr anderes, ja. Aber wegen technischen Problemen zwischen meinem Receiver und meinem Fernsehen, ja, super HDMI-Anschluss. Meine Befürchtungen damals haben sich voll und ganz bewährt, ja, dass manche Geräte eben nicht kompatibel zueinander sind. Und genauso ist es passiert. Also mein Receiver kann nicht mit meinem Fernseher kommunizieren. Sobald ich den Fernseher anstöpsel, stürzt der Receiver pausenlos ab, kann keine Aufnahmen machen, etc. Das Problem ist bekannt, ist analysiert worden. Ich weiß auch, woran es liegt. Ich müsste am Kabel einen Pin 13 trennen, ja, dann würde es funktionieren, weil da gibt es ein Steuersignal, das eben vom TV, das eben den Receiver abstürzen lässt. Es ist mir zu viel Stress. Das mache ich nicht. Warum? Weil es überhaupt keinen großen Nutzen für mich bringt. Ich habe meinen Receiver über SCART angeschlossen. Hab ein 91 cm TV-Gerät, ja. Früher wäre das absolut utopisch gewesen, da sind wir mit einem 70 cm ausgekommen, da war man stolz wie Oscar drauf. Okay, 91 cm, wie gesagt, ist mir groß genug und da brauche ich bei der Entfernung, in der ich dann auch vor dem TV sitze, kann ich nur wenig Unterschied ausmachen, ja. Nicht so viel, dass es auch nur ja, wert wäre, für 5 Minuten hier mein Kabel den Pin zu trennen. Pff, egal, brauche ich nicht. Ja. Und so viel geht's vielen Leuten, ja. Viele Leute sind total kaufen jetzt HDTV-Fernseher, weil es eben nichts mehr anderes gibt. Ja, genau dasselbe ist übrigens auch mit Blu-ray und DVD. Ja. Es gibt noch alles auf DVD. Ja, deswegen, Blu-ray ist eigentlich nur noch so eine Art, im Moment nur noch so eine Art, naja, für Leute, die eben den Schritt nicht übergehen wollen zu dem Streaming, so ein Aushängeschild. Ja, guck, ich hab Blu-ray. Ja. Ja, guck mal, ich hab Streaming, ne? Gut, egal, ich schweife schon wieder ab vom Thema. Auf jeden Fall, dieses 4K ist dann einfach, und da muss ich Tim Prey recht geben, vermutlich Bullshit. Ja, ganz einfach, weil die wenigsten können überhaupt das wahrnehmen. Man kann es natürlich einreden, dass man einen Unterschied sieht. Die meisten werden eben keinen Unterschied sehen, weil es eben auch, sag ich mal, technisch, körperlich nicht möglich ist. Ja, wie gesagt, einbilden kann man sich viel. Es gibt auch Leute, die kriegen Herzrasen, wenn eine Funkstation nebendran aufgebaut wird, obwohl die noch gar nicht angeschlossen ist. Mobilfunk hat man alles schon gehabt. Und so wird es dann eben auch viele Leute gehen, oh, guck mal, wie scharf, das ist auch geil. Ja. Ja, nicht haltbar, kann man nicht sehen. Ja. Und dementsprechend, wer also zum Beispiel einen 42 Zoll Bildschirm hat und 7,5 Fuß davon eben weg ist, der hat mehr als Retina-Qualität und ist damit drüber über dem, was das menschliche Auge eben wahrnehmen kann. Ja. Gut, so ist es. Und Tim Prey, sehr gut, dass er das auch mal gesagt hat. Wer sich jetzt fragt, wer zum Henker ist Tim Bray? Nimmt mal Wikipedia zu Rate und schaut mal nach Tim Bray. Da werdet ihr dann eine interessante eine interessante Erleuchtung haben, ja. Sag nur XML und Atom. Großbritannien ist am Rande der be oder bewegt sich am Rande der Meinungsfreiheit. Der kleine Schritt zur, ja, ich sag's nur ungern, weil der Begriff so oft strapaziert wird. Ja, aber ist nur ein kleiner Schritt von der Zensur entfernt. Ja. Der Pornofilter, ja, wie er genannt wird, ist aktiv geworden. Ja, und jetzt sagen die alle, wieso Zensur? Porno? Nee, ja, Porno ist nicht wirklich wichtig. Das ist keine Zensur, klar. Nur dass eben im Gesetz drin steht, dass es eben nicht nur um Porno geht. Porno wurde nicht so ausdrücklich erwähnt, sondern es geht darum, um Inhalte, die für Jugendliche nicht geeignet sind. Ja, das können vielleicht auch kritische Berichterstattungen sein, ja, mit entsprechend expliziten Bildern. Ja. Könnte auch sein. Das Problem ist, dass es jetzt hier ein sogenanntes Default Activation System gibt. Das heißt also, dass dieser Filter standardmäßig aktiviert ist und nur aktiv durch den Nutzer deaktiviert werden lassen kann. Damit ist das im Prinzip das freie Internet erstmal tot in Großbritannien. Und man kann es wieder etwas freier machen, indem man dann diese Sperre rausnehmen lässt. Juhu. Gut, ne? Für neue Benutzer geht es etwas besser. Da wird man am Anfang dann gefragt, ja, ob man diesen Filter haben will oder nicht. Wie das ausgeht, weiß ich nicht. Da bin ich mal gespannt. Wenn er natürlich weiterhin als Pornofilter propagiert wird, dann kann es natürlich durchaus sein, dass sich da manch einer nicht traut, diese Sperre rauszunehmen, damit er nicht seiner Frau erklären muss, ja, warum ist denn bei uns kein Pornofilter installiert? Hä? Willst du dir Pornos angucken? Du Schwein! Ja. Also es muss in der Gesellschaft viel gemacht werden, auch im Hinblick dessen, ja, muss ich auch sagen. Okay, gut. Ja, 2013 war auch ein Umbruch in der Spielindustrie. Wie gesagt, Gnade, es ist noch kein Rückblick, der kommt erst in der nächsten Sendung. Aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen, weil ja die aktuellen Konsolen, die Next-Gen-Konsolen, ja, es gibt ja immer Next-Gen-Konsolen, ja, das ist jetzt die, ja, welche Generation ist es denn eigentlich? Weiß man gar nicht. Auf jeden Fall die Generation PlayStation 4 und Xbox One, ja, sind ja jetzt hier heiß begehrt an Weihnachten. Ja. Ich habe ja schon darüber was gesagt, ja, Schlägereien wegen PS4. Also Xbox One gibt's noch genug draußen. Die stapeln sich so in den Geschäften. Ich würde mal sagen, entweder hat da Microsoft wirklich ganz, ganz gut gearbeitet wegen der Verfügbarkeit der Konsolen oder die kauft keiner. Also, ich befürchte fast Letzteres ist der Fall. Keiner ist vielleicht ein bisschen zu krass gesagt, ja, aber liegt wahrscheinlich weit hinter dem zurück, was so eine PS4 eben sich verkauft. Bei der PS4 muss man sagen, die könnten noch viel mehr verkaufen, wenn sie denn überhaupt vorrätig wäre. Ja, also das, was Microsoft offenbar zu viel hat, hat Sony definitiv zu wenig. Das ist eine Schande und eine Frechheit, was Sony an Stückzahlen hier zum Weihnachtsgeschäft anbietet. Ja, Frechheit. Und da ist kein Wunder, dass es dann eben da Querelen gibt. Ja. Interessant ist, denke ich doch auf jeden Fall auch, dass es von anderer Seite Veränderungen gab in der Konsolenbranche und da ist das Stichwort zum Beispiel Ouya. Und damit Android und natürlich Smartphones und Tablets allgemein. Ja. Die haben einen großer Kuchen von den Konsolen schon weggeschnitten, insbesondere von den Handheld-Konsolen, Aber jetzt auch durch solche Systeme wie Ouya, und dann wird noch in Zukunft mehr kommen. Der GamePop ist leider noch nicht angekommen bei mir, den hatte ich ja schon vorbestellt. Aber ich denke mal, da wird sich sicherlich noch einiges tun. Und schon jetzt schluckt die althergebrachte Spiele, die althergebrachten Spielekonsolenhersteller ganz gewaltig. Sie sind von allen Seiten unter dem Beschuss. Zusätzlich ist eben durch den Smartphone- und Tablet-Hype eben auch das Interesse an Handheld-Konsolen und auch an normalen Konsolen zurückgegangen. Ja? Zurückgegangen. Lichtblicke gibt's natürlich, ja. Klar, der Hammer-Hit des Jahres war natürlich, wie erwartet, GTA 5. Hat alles weggehauen, ne, und ist jetzt momentan ja im europäischen Fernsehen noch mit einer zweiten Werbekampagne. Die erste war ja schon gelaufen mit dem Sleepwalker-Song und jetzt hier vor Weihnachten eben nochmal eine zweite Reihe von Werbespots, die ja den ganzen Tag irgendwie am TV laufen. Und da werden sicherlich nochmal etliche Exemplare über den Ladentisch wandern. Also solche Titel, das sind die Konsolen retten. Ja, ganz einfach. Dennoch darf man nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eben insgesamt gesehen eher fraglich ist, wie denn die Zukunft jetzt 2014 aussehen wird mit den Konsolen. Ja. Wenn die ersten oder wenn die Leute, die eben nach Konsolen gieren, eine gekauft haben, dann werden wir mal sehen, ob zum Beispiel eine PS4, ob eine Xbox One die Zahlen vom Vorgänger noch erreichen kann. Und ehrlich gesagt, ich glaub's nicht. Ja, ich glaub's nicht. Wenn sie die Hälfte bis drei Viertel der Zahlen erreichen können verkaufte Konsolen wie die letzte Generation, dann wird es meiner Meinung nach schon Erfolg sein. Wer weiß, vielleicht wird's aber auch anders. Wie gesagt, solche Titel wie GTA 5, die bringen wieder Leute an die Konsole. Ja, zum Zocken. Man glaubt gar nicht, wie das wirkt. Und ich war ja auch einer, sagen wir mal, von denen, die immer weiter weggegangen sind von den Konsolen durch die Tablets, Android-Tablets und überhaupt. Aber dann kam GTA 5 und jetzt sieht's schon wieder ganz anders aus. Das hat mich auch wieder mitgezogen. Ich zock jetzt auch mal wieder andere Games auf der Konsole. Das war, ist schon interessant, ja. Wie sich das dann weiterhin verschiebt, zu welchen Firmen, das ist auch eine Frage. Momentan spricht niemand mehr von Nintendo, alle nur noch Sony und Microsoft. Woran das liegt, habe ich ja schon gesagt, die Wii U kam einfach ein bisschen zu früh. Aber ich bin guter Dinge, oder ich hoffe zumindest, dass Nintendo da noch eine Rolle spielen kann jetzt in dem ganzen Spiel 2014, in dem Konsolenspiel. Denn man muss ganz klar sagen, dass Nintendo immer wieder eine treibende Kraft war für Innovation in der Spiele-Konsolen-Welt und manche wissen gar nicht, was das für Auswirkungen haben könnte, wenn jetzt so ein Hersteller wie Nintendo wegbrechen würde. Das würde den Gamern nicht zugutekommen. Im Gegenteil, das wäre katastrophal für die Gamer, weil nichts mehr Neues kommt. Glaubt mir, ihr wollt nicht haben, dass es nur noch einen euren Hersteller gibt. Ja, je mehr Hersteller es gibt, die untereinander sich die Köpfe einhauen, Konkurrenz, ja, desto besser ist es für letztendlich für den Konsumenten, denn dann tut sich auch noch was. Ja, tut sich vielleicht auch was bei KnuPG jetzt, ja. Die haben nämlich eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. KnuPG, GPG, ja. Das Verschlüsselungssystem überhaupt, ja, gilt als sicher, nicht geknackt. Ja, auch NSA sicher, auch wenn es immer wieder mal durch Kollegen, die nicht richtig recherchieren, ja, gerne mal anders dahingestellt wird. GPG ist sicher, das hat auch Snowden bestätigt. Immer und immer wieder, ja, und er nutzt es auch selbst für seine Dokumente zu verschlüsseln, denn er weiß aus erster Quelle, ja, dass die NSA das eben nicht entschlüsseln kann. Jedenfalls nicht knacken kann direkt. Den Schlüssel, den kann man natürlich auch anders da kriegen, zum Beispiel durch Social Engineering, das klappt häufig, ja, durch Erpressung, ja, aber so weit wollen wir nicht gehen. Auf jeden Fall kann man damit sicher seine Daten verschlüsseln, so sicher wie es eben geht. Hundertprozentig wird es natürlich niemals gehen, das weiß auch jeder. Aber die 95-99%, ja, die sind sicher genug. Da müsste die NSA schon ja ihre ganze Macht ausüben, nur um eine E-Mail zu entschlüsseln, die vielleicht ein paar Katzenbilder beinhaltet. Das ist doch gut, oder? Cool, so kann man das Ganze unterminieren, ja, diese ganze Abhörgeschichte. Denn so viel Geld und so viel Ressourcen hat selbst die NSA nicht, um das dann noch zu entschlüsseln, den Datenverkehr. Also wer dieses Vorgehen, ja, dieses unrechte, übrigens illegale Vorgehen der NSA sabotieren will, der kann verschlüsseln, der sollte verschlüsseln, und das ist ein probates und wirksames Mittel. Und ja, es geht darum, dass eben die GNU-PG-Entwicklung weitergehen soll. Ja, nicht, dass die irgendwie aufgehört hat, die geht schon die ganze Zeit weiter. Nur es sind halt jetzt gerade jetzt ein paar Sachen noch, die man vielleicht noch weiter verbessern könnte. Ja, und da wird eben jetzt Geld dafür gesammelt in einem sogenannten Crowdfunding-Projekt. Diesmal nicht auf Kickstarter oder so, sondern auf Goteo. Ja, und Goteo ist nämlich gerade für solche freien Open Source Projekte hier eine gute Anlaufstelle. Und das Ziel von ich glaube 24.000 Euro ist schon erreicht. Ja, das heißt aber nicht, dass ihr jetzt nichts mehr zu spenden braucht. Ja, sondern im Gegenteil, trotzdem, dass schon 30.000 vorhanden sind, also 140%, sollten dann doch noch weiterhin Gelder vielleicht fließen, so dass die Entwickler auch sehen, hier, das wird gefragt, das wird genutzt, wir wollen hier das verbessern, und das ist auch ein guter Ansporn, und je mehr Geld, desto mehr kann auch daran eben verbessert werden, desto mehr kann eben damit finanziert werden. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Es gibt auch noch zusätzliche Anreize, ja, beispielsweise hier schon ab 12 Euro Spende gibt es einen GNU-PG Laptop-Aufkleber, ja, einen Sticker, wo man sich dran machen kann und dann eben schön stolz hier zeigen, dass man auch Freiheit und Verschlüsselung auch unterstützt. Die T-Shirts sind leider schon alle ausverkauft, ja. Gibt allerdings noch 55 GNU-PG.net Adressen, ja, @GNU-PG.net. Das ist ein E-Mail Alias, und dann kann man hier bekommen, wenn man 60 Euro spendet, ja. Also die eigene GNU-PG.net Adresse ist schon eine schöne Sache, ja. Da werden dann auch ein paar Augen von den Insider überquellen. Ab 5 Euro geht's übrigens schon los. Da kann man dann auch seinen Namen auf die GNU-PG.org-Webseite buxieren, um sich hier feiern zu lassen als noblen Spender. Wer das natürlich nicht will, kann es auch natürlich anonym machen. Ja, ganz klar. Ja. Gut, also Crowdfunding-Projekt GNU-PG. Mehr Power für dieses Verschlüsselungsprogramm. Die Woche über war auch was aufgetaucht, dass es möglich wäre oder möglich sein soll, sage ich mal so, mit dem Lauschen, zum Beispiel mit einem Handy-Mikrofon. Das ist wirklich sehr, sehr unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe das auch ein paar Mal müssen durchlesen. Ich zweifle allerdings an, ob das wirklich in der Praxis so möglich ist. Das haben Wissenschaftler wohl im Labor geschafft, ja, dass sie mit einem Handy-Lautsprecher durch die Aufnahme der Geräusche, die ein Computer macht, ja, durch die Prozessoren und so weiter und so weiter, ja, wenn also Prozessoren belastet werden, geben sie also so hochfrequente Fiepgeräusche und so weiter ab, ja, Und anhand von diesen Geräuschen, die mit am Handy-Lautsprecher, Handy-Mikrofon aufgenommen werden kann, soll man dann den Code knacken können. Das heißt, man kriegt eine fingierte Nachricht geschickt, die entschlüsselt man dann, ja, weil man die, das ist ja ein öffentlicher PGP-Schlüssel, ja, öffentlicher GPG-Schlüssel, dann kriegt man diese rein, gibt also sein Passwort ein, dann wird entschlüsselt und dann kann anhand von den Geräuschen das quasi der Schlüssel geknackt werden, ja. Ich habe da wirklich meine Zweifel, weil es geht ja dann auch um Geräusche, Hintergrundgeräusche. Zum Beispiel, wer Musik hört im Hintergrund, da kann eigentlich da schon wieder sicher sein. Ja, auch besonders laute Lüfter dürften hier Probleme verursachen oder andere hochfrequente Töne beispielsweise. Also das ist schon alles extrem, ja, theoretisch. Ja, und ich glaube nicht, dass es in der Praxis so richtig funktioniert. Ja, ich glaube eher, dass es so Richtung Paranoia geht oder oder ich Angst mache zum Beispiel. Seht ihr, ihr braucht gar nicht zu verschlüsseln, weil wir können das eh knacken. Ja, einen feuchten Kehricht kann die NSA knacken mit diesem System. Ja, also immer schön Musik dabei hören. Ne? Oder die neue Version von GNU-PG updaten, ja, denn innerhalb kurzer Zeit kam über Linux, über die offiziellen Kanäle von Ubuntu und von Mint schon der Fix, ja, das eben hier verhindert, dass mit dieser Methode der Schlüssel ausspioniert werden kann. Also keine Panik mit dem Verschlüssel, mit dem Aushorchen. Ist nichts mehr drin, ja, wie gesagt, ist schon gefixt worden, dieses Problem. Und ja, also ist wieder, wie gesagt, ist es sehr, sehr vage, das Ganze anhand von Betriebsgeräusch dann eben den Schlüssel zu knacken. Das ist also, naja. Was für ein James Bond-Film vielleicht, ja. Oder ist diese ganze CIS, CSI, Serien, ja, die können ja auch ein Bild mit einer furchtbar miesen Handykamera mit ja, ein Megapixel auf einmal durch ihre Algorithmen, ja, kann sie eine Uhr ablesen mit 300 Meter Entfernung. Juhu! Ich glaube, da ist schon eine gewisse Art von Volksverdummung dahinter, ja, damit die Leute glauben, nichts, was sie machen, ist mehr sicher. Aber dem ist nichts so, ist nicht so. Ja. Ja, nur nicht veralbern lassen. Noch ist es nicht so weit. Noch. Ja, veralbern lassen sollten sich auch die Leute nicht, die eine Abmahnung bekommen haben wegen dem Streaming, mit dem Streaming-Geschichte da, wer auf RedTube was geschaut hat und dann eine Abmahnung kassiert hat. Mittlerweile sind eigentlich alle Experten der Meinung, dass dies nicht gerechtfertigt ist, diese Abmahnung, dass auch Formfehler vorliegen und man sollte nicht so viele Experten, man sollte nicht diese Abmahnung unterschreiben, ja, oder einwilligen, sondern man sollte dagegen vorgehen. Gleichzeitig hat auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen gegen diese Abmahner. Ja. Aber nicht nur das, ja, sondern RedTube hat jetzt eine einstweilige Verfügung vor dem Landgericht Hamburg erwirkt, ja, dass der Firma The Archive AG verbietet weiterhin, beziehungsweise, Moment, langsam, langsam, langsam. Also, RedTube hat vor dem Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung gegen The Archive AG erwirkt, ja, und das heißt, dass die Schweizer Firma und diese Regensburger Anwaltskanzlei, Uhrmann und Kollegen, es jetzt verboten ist, diese Abmahnung zu versenden. Ja, Quelle ist hier heise.de, wo auch schön die Namen genannt wurden, danke Heise. Und damit ist erstmal die Abmahnwelle gestoppt, Ja. Die Abmahnungen waren ja auch über 10.000 Internetnutzer sollen da abgemahnt worden sein innerhalb von 2 Wochen. Und es wurde ja schon entschieden auch, dass zum Beispiel es wurden 999 Abmahnungen geschrieben in 8 Tagen. Das wurde auch kassiert vom Gericht wegen massenhafter Abmahnungen. Das ist so nicht legal. Von daher, alleine schon daher wäre das hier ein Grund, nicht zu zahlen, sondern eben dagegen vorzugehen, ja, meiner Meinung nach. Und zusätzlich kommt eben auch noch dazu, dass eigentlich im Gesetz ist ja ganz klar geregelt ist, dass man Caching, und das ist ja das Streaming im Prinzip, ja, dass das nicht gleichzusetzen ist mit File-Sharing, ja, wo also Daten, eine Datei heruntergeladen wird, sondern dass Caching durchaus eine Sonderstellung genießt. Von daher sind Leute, die streamen, eigentlich sicher. Sie sind aber nicht sicher davor, dass irgendwelche Abmahnanwälte meinen, sie müssten probieren, Geld von den Opfern zu bekommen. Ja. Das können die leider. Ja, und oftmals ist es halt nicht so wie hier, dass es dann an die große Öffentlichkeit kommt, sondern da muss jeder einzeln alleine kämpfen. Hier hat jetzt RedTube für die Nutzer gekämpft. Hier haben auch andere Kanzleien geklagt gegen diese Abmahnwelle und auch die Staatsanwaltschaft hat sich dahinter geklemmt. Deswegen ist es äußerst, äußerst unwahrscheinlich, dass hier so eine Forderung durchkommen könnte vor Gericht. Deswegen sollte man eben nach Expertenmeinung den Rechtsweg beschreiten und diese Abmahnung so nicht akzeptieren. Ja, außerdem könnte auch noch auf die Firma unter Umständen eine Zivilklage zukommen, denn sollte sich herausstellen, dass diese Abmahnung, diese massenhafte Abmahnung zu Unrecht stattgefunden hat, also auf illegalem Wege, dann könnte man auch Schadenersatz von dieser Firma verlangen, wobei das natürlich sehr schwer wird, ob die sich schon da gedacht haben, was dabei, dass sie ihren Firmensitz in der Schweiz gemacht haben. Ja? Da wird es natürlich schwieriger, die zivilrechtlich zu belangen. Ne? Naja. Gut, also RedTube-Nutzer können aufatmen und auch alle anderen Streaming-Nutzer können aufatmen. Also nicht nur, wer jetzt auf diese Schmuddelseiten geht, sondern auch andere Streaming, da können die Nutzer auf jeden Fall erstmal aufatmen. Streaming an sich, da kann man nicht generell sagen, das ist illegal. Es ist eigentlich im Gesetz klar geregelt, dass das Anschauen von Streams ja nicht illegal sein kann, das Anbieten von solchen Streams, und das wird eben gern verwechselt, sehr wohl. Und deswegen hätte eben diese Anwaltskanzlei nicht die Nutzer verklagt, sondern RedTube. Dass sie da keine Chance haben, dürfte klar sein, weil nämlich zu RedTube kein illegales Material eben per Stream rausgeht. Und wenn, gibt es dort, genau wie bei YouTube, Möglichkeiten, solche Copyright-Content sperren zu lassen, die das dann umgehend entfernt wird. Ja, so ist es. Ja, die Free Software Foundation, die FSF, die klärt gerne mal zu Weihnachten, ja, an Apple Stores die Leute auf, dass das Kaufen von solchen proprietären Produkten, unfreie Software und DRM-Mist nicht gerade förderlich ist für die Freiheit, sage ich mal, der Software, der Geräte und den Content, das über diese Geräte mit Knebeln hier verbreitet werden. Und deswegen stellen sich da immer wackere Leute vor die Apple Stores und klären dort die Kunden, die dort reingehen, auf. Jetzt zum Beispiel in Boston passiert, ja, bringen eben Leute da mal zum Nachdenken, was sie da eigentlich gerade gekauft haben. Und die Fotos, die hier auf der Seite sind, sind wieder sehr, sehr schön, ja, finde ich immer wieder toll. Ja, und ich finde es auch ganz toll, dass eben das hier so auch funktioniert. Offenbar zeigen sich da auch die Mitarbeiter der Apple Stores da recht friedlich. Können sie auch, weil viel ausmachen wird es sicherlich nichts. Die Leute, die da was gekauft haben, ob die sich so einfach beeinflussen lassen, das wird sich noch zeigen. Aber wenn auch nur ein einziger Mal hier übergeht, darüber nachzudenken, was er eigentlich tut, da mit sowas zu kaufen, dann war es das schon wert, wie ich finde. So, und am Ende, ja, ich habe diesmal gleich zwei, weil es schon Weihnachten ist, ne? Zwei ja, Videos für euch. Fest der Liebe, naja, die Santas machen bei das, wie heißt die, Santa-Com, ja, Con, ja, Santa-Con, ja, die immer wieder stattfindet, machen daraus natürlich ein Fest der Hiebe. Und, also wer auf das Video klickt, ja, bitte, es fallen harte Ausdrücke und es geht auch richtig zur Sache. Ja, Zartbeseitete sollten da vielleicht lieber nicht drauf gucken, aber wer eine Horde prügelnden Santas sehen will, ja, der kann sich das antun und damit ist auch dann die Mär vom Weihnachtsmann weg. Es gibt sowieso keinen Weihnachtsmann, wenn dann gibt es ein Christkindchen, ja, und selbst das ja, kann man stark bezweifeln. Ne? Ihr wisst ja, bei mir ist das sowieso keine Weihnachten. Ich sag immer Kussnachten, ja, Fest der Liebe ist schon schön, ja. Deswegen, egal was ihr glaubt, gebt einfach an den Feiertagen mal eurem Bekannten, eure Bekannten, die ihr mögt und auch vielleicht die, mit denen ihr euch mal vertragen wollt, ja, und denen, mit denen ihr euch vertragen wollt, einfach mal einen Kuss auf den Backen, ja, und wünscht ihnen eine schöne, frohe Kussnachten, ja. Und wenn ihr Glück habt, dann gibt's auch einen Kuss zurück. Und wie man so jemanden Video produzieren kann, ja, wie es so richtig gut gemacht wird, das kann man dann sehen in dem zweiten Link, Videolink, den ich für euch habe. So wird's richtig gemacht. Ja. Xmas Jamming, Jammings, ja, Jammings, das ist wirklich schwierig. Und ja, super, Wahnsinn, cool. Ja, und dann im Hintergrund auch noch einen schönen Prius Plus, irre. Ja, okay, also Leute, ne, denkt dran, seid lieb, ja, müsst nicht in die Kirche gehen, aber ihr könnt trotzdem lieb sein. Ne? Dann wünsche ich euch auch eine schöne Kussnachten, liebe Leute. Ja, Küsschen, Küsschen für euch. Und trotzdem, oder genau deswegen auch, wünsche ich euch diesmal eine besonders schöne Woche. Ja, lasst euch nicht stressen. Für manche wird stressig hier, ja, Familienkram und so steht vor der Tür. und habt eine besonders schöne Woche, ja, bleibt gesund. Ja, und haltet die Ohren steif und diesmal lasse ich einfach mal, wie ihr mich erreichen könnt, weil die Woche könnt ihr mich wirklich nicht erreichen, ja, deswegen lassen wir das einfach mal. Steht ja trotzdem noch mal. Okay. Aber ihr könnt trotzdem mal auf wochensicht.netcasts.com gehen, ja. Also haltet die Ohren steif, Leute, und bis nächste Woche dann, ja, nach Kussnachten, kurz vor Neujahr. Bis dann, tschüss!